for villa. Berlin for villa, Berlin for villa, Berlin for villa. Berlin for villa, Berlin for villa, Berlin for villa. Berlin for villa, Berlin for villa, Berlin for villa. Berlin for villa, Berlin for villa, Berlin for villa. Später abends, ich pack Tintenpickets ab, Sweet Galito, weil ich Chayas wittern kann. Um mein Hals will ich dicken brillant, Berlin Favela. Flexer Negro, jetzt kommt Radas elegant. Deal Weller, Bruder, immer unerkannt. Fick die Szene, jetzt sind Lokos überall. Real, Übernahme mit Stil. Universal Major Deal. Zu viel Hunger, weg zum Tier. Teile, teile nicht mit dir. Gang, gang nicht mit dir. Flex, flex nicht mit dir. Para machen nicht mit dir. Kämpfer, Hassler bis zum Ziel. Flex. Loco Negro sind nicht so wie du. Kachbas Therapie, mein Mobile Phone. Über Grenzen muss mein Top reinholen. Kleiner Pisser, laber nicht drumrum. Nur Verbrecher, guck da wo ich wohne. Bitch, Nigga, übernimm den Thron. Loco Member, jetzt holen wir den Lohn. Gang, Favela Gang. Favela Gang. Favela Gang. 030 Gang. Favela Gang. Favela Gang. Favela Gang. 030 Gang. Gang Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Leise Negro, Bitch, fuck nicht ab, Bären. Berlin meine Stadt, hab noch Glück gehabt, Jahre nicht in Habs. Mach mein Batz legal. Berlin Favela, chillen, Shisha Bass, Kaffee Nargila. Loco ist am Start, Stampel Batz fatal, Benzer Motor am Brumm, Chica Melodie am Summ. Komm uns lieber nicht stumm, Loco Member hauen dich Flex, flex, flex. Gang, Favela Gang. Favela Gang. Favela Gang. Puto, puto. Gang, Favela Gang. Favela Gang. 030 Gang. Berlin Favela. Berlin Favela. Berlin Favela. Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela, Berlin Favela. Berlin Favela, Berlin Favela.